Wanko! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian und Flo von DK. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute mit unserem Gast Sebastian Friedrich. Hallo Sebastian. Hi, grüßt euch. Und heute ist auch noch Flo mit dabei, mit dem zusammen ich das Gespräch mache. Hallo Flo. Hallo die Runde. Hallo Flo. Sebastian arbeitet als Journalist und Autor. Er war Redakteur bei Analyse und Kritik sowie kritischlesen.de. Heute ist er freier Journalist und arbeitet für verschiedene Fernsehformate. Außerdem macht er Radiofeatures, die mehrfach ausgezeichnet wurden, unter anderem mit dem Katholischen Medienpreis, dem Deutschen Sozialpreis und dem Civis Audio Award. Seine Schwerpunkte liegen in dem Bereich der neuen Rechten, AfD, Rassismus, Klassenverhältnisse und Diskursanalyse. Er schreibt regelmäßig Kolumnen und Artikel für Jacobin Deutschland, Der Freitag, gelegentlich für Die Zeit, ND und Junge Welt. Sebastian, die AfD hat sich von der europäischen Bankenkrise über die Migrationsbewegung ab 2015 von einer konservativ-wirtschaftsliberalen Anti-Euro-Partei zu einer völkisch-autoritären Rechten entwickelt und immer weiter radikalisiert. Inzwischen hat sogar der Verfassungsschutz festgestellt, dass die doch irgendwie zu rechts sind und die als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Du hast diese Entwicklung auch publizistisch sehr früh begleitet. Zum Beispiel hast du 2017 das Buch Die AfD – Analysen, Hintergründe und Kontroverse veröffentlicht. Vielleicht so als so einen kleinen, lockeren Einstieg. Wie hast du die Entwicklung der AfD wahrgenommen? Also tatsächlich beobachte ich die Partei seit ihrer Gründung, im Grunde schon vor ihrer Gründung. Also ein ganz wichtiges Ereignis war diese Sarrazin-Debatte 2010. Das war schon, würde ich sagen, ein relativ wichtiger Vorläufer für dann die Partei. Damals wurde auch gefragt, wollen Sie eine Sarrazin-Partei wählen? Die Bild-Zeitung hatte das damals gefragt. 18% sagten ja. Und in vielerlei Hinsicht kann man sagen, dass ab 2013 sich dann die Sarrazin-Partei gegründet hat, auch wenn Sarrazin selbst nicht dabei war. Sarrazin-Partei insofern, weil viele Themen, die er hatte, nämlich so eine Migrationskritik, aber auch so eine Kritik an Euro, das war ja auch einer der Themen, die er so hatte, tatsächlich in dieser Partei aufgenommen wurden. Und ein Stück weit ist es tatsächlich so, auch wie du es beschrieben hast, also es war am Anfang eine, ich habe es damals neokonservative Partei genannt, neokonservativ mit neoliberalen Elementen. Und die hat sich dann doch im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt. Also neurechte intellektuelle Vordenker sprechen gerne davon, dass es verschiedene Häutungsprozesse dieser Partei gab und man jetzt langsam an ihrem, aus unserer Sicht rechtsradikalen Kern gekommen ist. Das stimmt zwar schon, aber das war kein linearer Prozess. Also ich baller mir regelmäßig diese Parteitage rein und gerade in den ersten Jahren waren die Parteitage eigentlich immer ein Showdown zwischen irgendwie unterschiedlichen Flügeln, unterschiedlichen Akteuren. Irgendjemand ist danach rausgeflogen oder hat sich selbst aus der Partei rausbewegt oder wurde rausgeschmissen. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen ruhiger geworden. Die Parteitage sind leider auch ein bisschen langweiliger geworden, muss ich sagen. Aber die Partei hat sich schon eher nach rechts entwickelt, aber nicht linear. Es gibt auch immer mal wieder gegenläufige Tendenzen. Das ist auch heute noch so, dass jetzt man nicht sagen kann, dass nur dieser einstige sogenannte Flügel jetzt dominiert. Der ist zwar extrem stark, aber es gibt auch weiterhin noch diese anderen Flügel. Es gibt auch weiterhin diese Flügel, die auch diese Partei von Beginn an geprägt haben. Hallo, wir sind die Initiative für ein linkes Zentrum in Bonn. Wir sind eine Gruppe von Aktivistinnen aus linken Bewegungen in Bonn, die seit Jahren gegen Klimakrise, Faschismus, Krieg und Sexismus aktiv sind. Wir wollen ein linkes Zentrum in Bonn aufbauen und es nach den Bonner KommunistInnen Otto und Margarete Renoir benennen, die im Faschismus in der illegalen KPD aktiv waren. Mehr Infos zu den beiden findet ihr auf unserem Insta-Kanal @linkeszentrumbonn. Unsere Erfahrungen zeigen, um unsere Bewegung weiter aufzubauen, brauchen wir Räume. Räume, von denen aus wir Aktionen planen und politische Arbeit organisieren können. Räume für regelmäßige Treffen, Vernetzung, solidarischen Austausch und Kreativität, zum Informieren und um gemeinsam voneinander zu lernen. Viele von euch werden ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Schwierig ist es, zuverlässige, kostenfreie Räume für regelmäßige Treffen zu bekommen. Fast unmöglich wird es, wenn es bei Veranstaltungen um Palästina oder die Aufrüstung in Deutschland geht. Wir wollen einen Raum für Bonn und für die Nachbarschaft schaffen, um den alltäglichen Zumutungen des Kapitalismus, der Ausbeutung, Unterdrückung und Vereinzelung etwas entgegenzusetzen. Das Zentrum wird unabhängig von kommerziellen Einnahmen bleiben. Deshalb sind wir auf Spenden von solidarischen Menschen wie euch angewiesen. Unsere Bank- und PayPal-Daten findet ihr auf unserem Instagram @linkeszentrumbonn. Jeder gespendete Euro hilft und wir freuen uns über jeden Menschen, der uns unterstützt. Danke. Inwiefern ist die AfD historisch betrachtet ein Ausdruck auch einer parteiformigen Reaktion auf die multiplen Krisen des neoliberalen Kapitalismus in Deutschland, den wir gerade erleben? Also zum Beispiel Deindustrialisierung, die sich jetzt so langsam andeutet, Migration und auch Corona. Ja, also das ist eine relativ große Frage. Ihr müsst mich stoppen, wenn ich zu viel darüber rede. Also die Anfangszeit war die AfD wesentlich ein Resultat von zwei Krisen. Das eine war im Grunde, wenn man es jetzt mal so allgemeiner sieht, schon auch eine Krise, die mit dem Kapitalismus zusammenhängt, nämlich auf der Ebene ja der Repräsentation, auch der dem Vertrauen in die parlamentarische Demokratie, in die Volksparteien. Davon eine Unterform der Krise war eine Krise der Konservativen. Also wir haben es in den Nullerjahren bis dann zur AfD-Gründung im Grunde mit einer Spaltung des konservativen Lagers zu tun. Eine Spaltung in zwei Teile, einen sehr viel größeren Teil, eines ja liberaleren, modernisierteren, pragmatischeren, vielleicht auch opportunistischeren Konservatismus, für den dann zum Beispiel Angela Merkel steht. Also ein Konservatismus, der auch den Veränderungen der Gesellschaft Rechnung trägt, damit klarkommt mehr oder weniger, dass diese Gesellschaft bunter geworden ist, migrantischer, weiblicher und so weiter. Das war also der Hauptkonservatismus, aber es gab eine Abspaltung eben davon. Eine Abspaltung von eher rechtskonservativen, Nationalkonservativen, die auch in der CDU noch versucht haben, stark diesen Rechtsaußenflügel weiter zu pushen und am Leben zu erhalten, den es immer gab in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Leute wie Alexander Gauland und Konrad Adam haben versucht, im Berliner Kreis den rechten Flügel der CDU wieder herauszuarbeiten. Daran sind sie gescheitert und dann haben sie entschlossen, etwas Neues zu machen. Das war die eine Ebene. Und die zweite Ebene, die lief parallel. Manchmal miteinander verschränkt, aber eher auch parallel. Und das war eine Krise, auch eine Krise des Kapitalismus, weil es eine Krise innerhalb der Kapitalfraktionen gab. Wir haben damals die Jahre 2009 bis 2013 nicht nur eine schwarz-gelbe Bundesregierung, also nominell die kapitalfreundlichste Regierung, die es gemeinhin gibt, sondern wir haben gleichzeitig auch die Euro-Krise. Und in der Euro-Krise wurde eben deutlich, dass es unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Kapitalfraktionen gibt, wie man denn beispielsweise mit Griechenland sich auseinandersetzen soll oder mit dem Euro. Ich will das jetzt gar nicht so lange aufmachen, das Fass, das ist ein Riesenthema, aber jedenfalls wurde in dieser Krise deutlich, es gibt einerseits die Mehrheitsfraktion, exportorientiertes Kapital, die sind für die EU, für den Euro und auch dafür, Griechenland nicht aus der Eurozone zu schmeißen. Und es gab eine kleinere Kapitalfraktion, vor allem organisiert im Familienunternehmerverband, die waren eben eher für eine Verkleinerung des Euroraums, eher für ein konservativeres Euromodell. So, die Sprecher dieser Fraktion dann in dem Diskurs waren dann Volkswirte, neoliberale Volkswirte wie Bernd Lucke oder auch ehemalige Industrielle wie Henkel und auch andere. Und die haben gleichzeitig versucht, vor allem auf die FDP auch einzuwirken, teilweise auch auf die CDU, aber auch auf die FDP, vor allem auf diese Bundesregierung damals einzuwirken. Die FDP war kurz davor, aus der Bundesregierung rauszugehen. Es war eine 2011, 2012 Riesendebatte, ob man denn diesen Eurokurs der Bundesregierung mittragen möchte. Und als dann aber klar war, die Bundesregierung hat sich entschieden, Griechenland nicht rauszuschmeißen oder sich dafür einzusetzen, Griechenland nicht rauszuschmeißen, aber als größter Akteur in Europa hieß das auch, Griechenland wird nicht rausgeschmissen und hat sich auch dafür entschieden, eben jetzt nicht den Euroraum zu verkleinern. In dem Moment haben Lucke und andere gesagt, okay, wir müssen auch raus aus unseren Zusammenhängen. Lucke war zwar auch in der CDU, aber damit ist auch FDP quasi mitgemeint. Und das passierte gleichzeitig. Und die beiden Gruppen haben sich gefunden. Die Konservativen, die Rechtsnationalkonservativen und diese ja nationaler gesinnten Neoliberalen, Ordoliberalen kann man es vielleicht auch ein bisschen präziser ausdrücken. Die beiden Gruppen haben sich gefunden und sind auch die beiden Gruppen, die diese Partei gegründet haben. Also die ersten Treffen abgehalten haben. Da waren sofort Lucke dabei, da war auch Gauland dabei, war Konrad Adam dabei. Also es stimmt nicht, wie heute es oft erzählt wird, dass es nur eine Partei war von irgendwelchen Volkswirten, die diese Eurokritikern, die diese Partei gegründet haben. Es war von Anfang an eine rechte Sammlungsbewegung, aus Konservativen und Neoliberalen. Dann kam aber dann später noch ein weiterer Flügel hinzu. Wir werden ja vielleicht nochmal später die Flügel genauer uns angucken. dieser völkisch-nationalistische Flügel. Und diese Akteure, zum Teil aber auch Akteure aus dem nationalkonservativen Spektrum, haben dann ab 2014/15 begonnen, vermehrt die Partei umzubauen zu einer Partei der kleinen Leute. Das hat Alexander Gauland schon 2014 gesagt. Wir sind eine Partei der kleinen Leute. Wir sind keine Partei der Akademiker, die sie in der Tat 2013 noch waren. Also heute wählen ja viele Arbeiterinnen und Arbeiter die AfD in einem viel höheren relativen Maße im Vergleich zu 2013, 2014. Dieser Umschwung hin auch zu einer Partei der sogenannten kleinen Leute, der ist tatsächlich geglückt. Und das hängt wiederum zusammen mit einer weiteren Krise des Kapitalismus, die man so, manche nennen das Krise des Sozialen oder Krise der Arbeit oder Deindustrialisierung, jedenfalls eine Krise, die die Massen betrifft, die vor allem auch die Arbeitenden und vor allem auch die Industriearbeit betrifft, weil wir es mit einem natürlich extremen Umschwung auch der Arbeitsverhältnisse zu tun haben und auch einem relativen Verlust von industrieller Arbeit zu tun haben. Die AfD macht dann etwas, was Rechte auch schon Jahrzehnte vorher versucht haben oder auch gesagt haben, dass sie das tun sollen. Sie adressiert im Grunde so ein Arbeiterstolz und auch so ein, also versucht so die Arbeiterinnen und Arbeiter anzusprechen, ohne ihnen wirklich materiell etwas zu geben dafür, sondern es ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt der Schulterklopfer und die Ansprache an die Arbeiter, ihr seid trotzdem Teil unserer Volksgemeinschaft, ihr könnt euch mit einreihen, aber materiell haben wir nicht so viel für euch zu bieten. Das ist in der Tat gelungen, sodass sie ab 2015 vor allem, 2016, 17 immer stärker wurden in diesen mittleren Gruppen, also mittlerer Bildungsabschluss, aber auch mittleres Einkommen, mittleres Vermögen und auch unter jenen, die sich bei diesen Nachwahlbefragungen als Arbeiterinnen und Arbeiter klassifizieren. Das würde ich sagen, sind so drei sehr zentrale Krisenmomente. Es kommt noch die Krise der Demokratie dazu, die hängt ein bisschen zusammen auch mit der Krise der Repräsentation. Und letztlich, um das mal abzukürzen, kommt noch eine Krise der Linken natürlich dazu. Also die Linke, die politische Linke, die gesellschaftliche Linke hat es nicht verstanden, vor allem diese dritte Krise, die ich genannt habe, die entsprechend so zu politisieren, dass sie davon gestärkt hervorgehen kann, sondern es war eben offensichtlich die AfD, die daraus gestärkt hervorgehen kann. Die Krise der Linken hat nicht so viel zu tun mit diesen ersten beiden Krisen, die ich genannt habe, Krise der Konservativen, Krise der Kapitalfraktion. Das sind so Themen, mit denen eine gesellschaftliche Linke, die muss sie beobachten, muss sie analysieren, aber da kann sie natürlich nicht groß drin agieren, weil das eher das andere Spektrum ist. So viel vielleicht kurz gesagt, genau. Ja, auf jeden Fall gut, diese Vorgeschichte nochmal ins rechte Licht zurückzubekommen, ins rechte Licht, haha. Weil das doch immer sehr anders erzählt wird, auch in so linksbürgerlichen Antifa-Kreisen, ist diese Legende von der Professorenpartei, die sich umwandelt, schon etwas, was man häufig begegnet. Du hast das ja eben schon angeschnitten, wenn man sich jetzt die AfD gegenwärtig anguckst, dann unterscheidest du ja wirklich in so drei Flügel eigentlich, die momentan relativ stark sind. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen genauer betrachten und ein bisschen sezieren. Du sagst ja, es gibt da einmal diesen nationalen neoliberalen Flügel, den du eben auch schon erwähnt hast, den nationalkonservativen Flügel und den völkisch-nationalistischen Flügel, wahrscheinlich auch mit Überschneidungen und Rändern und so, nehme ich an. Wer sind denn so die typischen Vertreter eigentlich dieser Flügel, die man vielleicht kennt? Und wie ist das eigentlich gegenwärtig mit dem Kräfteverhältnis? Du hast ja schon eben gesagt, es geht nicht unbedingt linear immer nach rechts. Aber wie kann ich mir das gerade vorstellen im Sinne von Kompromissen, Kämpfen untereinander etc.? Also es wird tatsächlich komplizierter. Ich würde auch langsam nicht mehr davon sprechen, dass es diese drei Flügel gibt oder diese drei Strömungen, sondern ich denke das jetzt mittlerweile eher so als Pole, also so drei Pole in der Partei. Es gibt, ich glaube, die meisten Leute kann man gar nicht klar einem Pol zuordnen, sondern das variiert da irgendwie so zwischendrin und gerade auch in aktuellen Machtauseinandersetzungen, also gerade so seit 1, 2, 3 Jahren, gibt es eigentlich Allianzen, die extrem quer zu den ganzen Strömungen gehen. Also wir haben im Grunde bis 2022, bis zu einem Bundesparteitag in Riesa 22, gab jetzt ja nochmal einen in Riesa, aber der erste in Riesa, haben wir wirklich noch so formiertere Flügel, die sich auch teilweise ja so genannt haben. Der Flügel 2020, glaube ich, dann offiziell aufgelöst oder 21, auf jeden Fall mittlerweile offiziell aufgelöst so. Und auch andere Versuche gab es, alternative Mitte, glaube ich, sich zu organisieren. Also da gab es wirklich noch diese Flügelformationen, die gibt es in dieser Form so jetzt nicht mehr. Die Konflikte sind sehr, also teilweise auch nicht mehr so richtig ideologisch, sondern es geht da wirklich um Macht und wer mit wem. Gerade auch manchmal gibt es immer eine Konkurrenzverhältnis zwischen Alice Weidel und Chrupalla und da sortieren sich dann wirklich quer ehemalige Flügelleute auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch. Also es ist nicht mehr ganz so leicht, von so einem, von diesen drei Strömungen wirklich so als abgeschlossene Strömung auszugehen. Also abgeschlossen waren sie noch nie, aber eben um diesen, dieser Veränderung nochmal ein bisschen mehr Rechnung zu tragen, denke ich jetzt eher von Polen. Wenn man jetzt mal die Pole kurz abgeht, haben wir jetzt also einerseits die beiden Urpole, wenn man so möchte, also den national-neoliberalen, man kann auch sagen ordoliberalen Flügel. Das waren ursprünglich neben ebenso Leute wie Lucke. Ich würde in wirtschaftspolitischer Hinsicht auch noch Alice Weidel immer noch dazu zählen oder auch noch einige andere. Böhringer sicher. Mittlerweile ist jetzt auch durch so einen Boost durch die USA, würde ich da auch sowas wie so ein libertäres Spektrum oder so mit dazu zählen. Also jetzt an Zeitschriftenprojekte gedacht, es sind ja nicht nur die Partei, die uns interessiert, sondern auch Organisationen und Projekte, die so um die Parteien herumschwirren. Da gibt es zum Beispiel Eigentümlich Frei. Das ist eine rechtslibertäre Zeitung, die ich da auch in diesem Spektrum eher verorten würde, wo im Kern die Position ist eher weniger Staat, ne? Mal so, das ist dann auch sehr unterschiedlich, je nach Position da, aber eher so eine Art Nachtwächterstaat und Sicherheitsstaat fokussiert wird. Also der Staat soll sich ja nicht bei wirtschaftlichen Fragen einmischen, niemals am besten, aber schön immer gucken, dass also nachts mit der Taschenlampe gucken als Nachtwächter, ob noch die Eigentumsverhältnisse so sind, wie sie eigentlich zu sein haben und dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Das ist so dieser eine Strang. Dann haben wir diesen nationalkonservativen Strang, der war lange und ich würde immer noch verbinden mit so einer Person wie Alexander Gauland, auch wenn der sehr offen kooperiert hat mit den Völkischen, mit Björn Höcke und mit anderen. Und trotzdem kommt er aus dem nationalkonservativen und ist auch ideologisch am Ende nationalkonservativer immer noch, auch wenn er sich da eben sehr stark auch nochmal innerhalb dieses Spektrums nach rechts bewegt hat, wobei das Nationalkonservative ja auch nie unbedingt jetzt die gemäßigtere Fassung oder sowas ist, ne? Das wird auch manchmal so ein bisschen falsch wahrgenommen. Die Neoliberalen sind nicht ganz so krass rechts und die Nationalkonservativen auch nicht. Die Neoliberalen können auch extrem rechts sein. So, es ist ja kein Widerspruch. Die können auch völkisch teilweise sein. Es ist manchmal kompliziert, aber es ist theoretisch möglich. So. Und den Nationalkonservativen, das ist ja auch kein monolithischer Block, der dann irgendwann aufhört und ab dann ist man irgendwie Neonazi oder rechtsradikal oder irgendwas anderes, sondern da gibt es ja auch fließende Momente oder auch ideologische Muster, an die man so anknüpfen kann. Als Zeitungsprojekt ganz zentral bei diesem Block Junge Freiheit. Junge Freiheit ist das mittlerweile, also würde ich sagen, schon zentrale Blatt dieses nationalkonservativen Spektrums, die in der Tat im Durchschnitt ihrer Beiträge und vor allem auch von der Spitze der Redaktion von Dieter Stein und anderen eher versuchen, die AfD auf einen strategisch gemäßigteren Kurs zu bringen. Also eher auch sowas sagen, wie also früh gesagt haben, man muss auf die CDU zugehen, man muss sich auch als Juniorpartner da vielleicht ins Spiel bringen. Man will ja so eine konstruktive Kraft sein innerhalb des Bestehenden. Das ist also in der Tat nicht ganz revolutionär, also umwälzerisch, wie das vielleicht doch bei anderen Teilen vorkommt. Nämlich zum Teil beim dritten Flügel, den völkisch-nationalistischen Flügel, beziehungsweise ich denke jetzt ja an Polen, also der völkisch-nationalistische Pol, der war natürlich gemeinhin mit Björn Höcke und anderen Leuten, wurde der zusammengebracht. Das ist sicherlich immer noch der Fall, aber Björn Höcke, würde ich sagen, und auch andere, so, die von vornherein da eine wichtige Rolle gespielt haben, sind jetzt längst nicht mehr die einzigen und vielleicht auch gar nicht mehr die entscheidenden oder die ganz entscheidenden Leute. Also mittlerweile haben sich da auch andere nochmal aus der zweiten Reihe mit vorgespült. Der völkische Nationalismus ist ein Begriff, der jetzt ja viel verwendet wird, auch um die AfD insgesamt einzuordnen. Ich würde auch sagen, das ist eine Ideologie, die weit über diesen Pol hinausgeht, sondern sehr reinsickert, vor allem auch beim Nationalkonservativen, auch ein bisschen teilweise bei diesem Neoliberalen. Der völkische Nationalismus sagt im Kern, laut jetzt dem Historiker Helmut Kellersohn vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, mit dem ich schon lange auch in einem Austausch stehe und seine Arbeiten immer sehr gut finde. Der sagt kurz gesagt, der völkische Nationalismus basiert auf der Idee einer relativen Homogenität des Volkes. Diese relative Homogenität, die bezieht sich sowohl auf kulturelle Homogenität, aber auch auf ethnische Homogenität. Das ist dieser berühmt-berüchtigte ethnisch-kulturelle Volksbegriff, der, und das würde auch keiner mehr abstreiten, innerhalb dieses völkischen nationalistischen Pols, der erstmal Ausgangspunkt ist. Der Ausgangspunkt ist jeglicher Politik. Also es geht darum, dieses kulturell, ethnisch weitgehend homogene Volk zu seiner wahren Größe zu bringen. Und dann leitet sich jedes Politikfeld im Grunde leitet sich diesem Ziel ab. Das ist, zeigt sich ganz klar in den Geschlechterverhältnissen, in der antifeministischen Politik, in einem reaktionären Frauenbild. Das zeigt sich in Bevölkerungspolitik. Das zeigt sich natürlich in Einwanderungspolitik, Stichwort Remigration etc. etc. Also alle, man kann wirklich sagen, auch Bildung, auch Kulturpolitik und so weiter, fast alle und eigentlich alle Politikbereiche lassen sich diesem Ziel unterordnen. Und das ist, glaube ich, schon mittlerweile, also weil ihr auch gefragt habt, inwieweit jetzt dieser ganz rechte Flügel, der völkisch-nationalistische Flügel dominant ist. Er ist insofern dominant, als dass das politische Ziel der AfD im Grunde sehr nah ist an diesem völkisch-nationalistischen Ziel. Das hat sich da tatsächlich fortgetragen. Trotzdem, da gibt es unterschiedliche Strategien, dieses Ziel durchzusetzen. Da gibt es die Strategie, eben Fundamentalopposition zu betreiben oder eben auch die Strategie, sich eher auf die CDU, die CDU zuzugehen und vielleicht auch als Juniorpartner sich anzudienen. Aber das Ziel ist in Abstufung, würde ich sagen, ja, doch relativ ähnlich. So, das sind im Kern die drei Pole, die es weiterhin gibt, auch wenn man die meisten Menschen nicht klar einem Pol zuordnen könnte. Was ich ein bisschen auffällig fand an der AfD ist ja, dass sie jetzt gar nicht so sehr aus dem Nichts kam und eben gar nicht, wie du ja schon auch gesagt hast, gar nicht nur so eine reine Professorenpartei war, sondern sie war eine Sammlungsbewegung, die ja auch bestehende Strukturen aufgesaugt hat. Also sehr, sehr viele Kader angezogen hat, zum Beispiel von so Freiheit pro Deutschland, diese ganzen rechten Kleinparteien, Republikaner und eben, wie man eben auch zum Beispiel an so Kalwitz oder eben auch Höcke sieht, offensichtlich vorher schon so im neonazistischen Spektrum rumwabernde Personen, die das schon auch als Chance für die Rechte wahrgenommen haben. Und in meiner Wahrnehmung war es immer auch so, dass diese Radikalisierung der AfD auch betrieben wurde von Kadern aus der extremen Rechten, die sozusagen ihre politische Schulung schon in anderen Organisationen hatten und deswegen durch ihre Erfahrung auch Stellen besetzen konnten, um ihre Programme sozusagen da durchzuziehen und die AfD auch immer mehr eben zu so einem völkisch ausgerichteten Projekt zu machen. Absolut, das war genau so. Ja, das war genau so. Das sieht man vor allem 2015. Also da kann man das wirklich ganz konkret machen. 2015 war das Jahr, in dem es wirklich die einzige wirklich ernstzunehmende Spaltung in der Partei gab, als Bernd Lucke und andere die Partei verlassen haben. Da wurden, gingen, glaube ich, 2.000, 3.000, 4.000, ein paar tausend Leute gingen irgendwie aus der Partei raus. Das war unter dem Stichwort Weckruf. Und Lucke wollte so Leute wie Höcke und andere loswerden. Und hat auch wirklich die Auseinandersetzung gesucht. Das war einer dieser legendären Showdown-Parteitage ich glaube, es war Essen im Juli oder sowas, 2015. Und er hatte dann seine Kampfabstimmung verloren. Und übrig geblieben sind dann immer noch alle drei Pole waren weiterhin vertreten, vor allem auch auf so einer mittleren Ebene und auf einer unteren Ebene war auch diesen Neoliberalen auch noch weiterhin so vertreten. Aber er hat vor allem deswegen verloren, weil der völkische Flügel, der sich dann auch gegründet hat als Flügel, weil der sehr geschickt vorgegangen ist. Die Idee kam nicht nur aus der Partei selbst, sondern da spielte auch die ganzen Institutionen rund um Schnellroda eine Rolle, also das ehemals Institut für Staatspolitik um Götz Kubitschek. Man kennt das vielleicht vom Antaius Verlag oder der Sezession. Das ist Think Tank. Think Tank mit eben Verlag und Zeitschriftenprojekt. Die waren zumindest mit, manche sagen wesentlich und alleinig, aber sie waren sicher mit beteiligt an dieser Erfurter Resolution und diese Erfurter Resolution auch zu verfassen. Das war das Gründungspapier des Flügels. Und das Ziel war, die Truppen zu sammeln, die Truppen zusammenzubringen. Und da ist genau das, Fabian, was du gerade gesagt hast, kam da zur Geltung. Das waren natürlich Leute, die vielleicht aus kleineren Gruppen oder aus früheren Parteiprojekten oder aus bündischen Zusammenhängen oder sonst welchen diversen Verästelungen der radikalen Rechten in Deutschland gewohnt waren, jahrzehntelang strategisch, politisch zu agieren. Und das konnten sie sehr, sehr gut und das konnten sie sehr viel besser als die andere Seite, die damals noch zahlenmäßig überlegen war eigentlich, die aber zwar die Quantität hatte, aber nicht die Qualität. Und die Qualität hatten eben diese rechtsradikalen, völkisch-nationalistischen, wie auch immer man sie bezeichnen mag, Akteure. Und das kam noch zusammen mit einer gezielten und auch klugen Bündnispolitik, die Sie gemacht haben. Sie haben sich ja dann zuerst mit Frauke Petry zusammen verbündet, die einen Machtkampf dann mit Lucke ausgefochten hat, aber weniger den ideologischen Kampf ausgefochten hat. Dann haben Sie irgendwann Petry fallen lassen und sich mit Meuthen zusammen relativ schnell verbündet. Dann musste er auch irgendwann gehen. Also es ist wirklich bizarr, dass also viele der Vorsitzenden halt nicht mehr dabei sind. Petry, Adam ist nicht mehr dabei, Lucke ist nicht mehr dabei. Also die ersten drei Sprecher der Partei sind nicht mehr dabei und Meuthen, der dann übernommen hatte, ist mittlerweile auch nicht mehr dabei. Also das war, also insofern ist dieser Häutungsprozess, von dem dann auch Leute in Schnellroda sprechen, ja, ein bisschen stimmt's dann schon. Aber eben, es verläuft nicht linear und es gibt auch weiterhin diese anderen Pole und man weiß auch nie von einem Parteitag, welche Änderungsanträge jetzt wirklich durchgehen und welche nicht durchgehen. Also es ist immer noch ein relativ unübersichtlicher Haufen. Gut, wir haben jetzt ein bisschen rausgearbeitet, dass es schon Strukturen gibt, die sehr, sehr tief verwurzelt auch sind in der radikalen Rechten, in der extremen Rechten. Aber inwiefern unterscheidet sich die AfD, so wie sie heute ist, als so autoritär-rechtspopulistische Formation von historischen Faschismen? Das ist ja eine Diskussion, die ja Linken ziemlich viel geführt wird. Sind das jetzt alles Nazis oder gibt es noch einen Unterschied? Was ja auch eine Frage dann ist für, wie geht man jetzt um? Ne? Also was ist jetzt sozusagen die Strategie? Was wäre eine marxistische Analyse der AfD? Wie ist die Partei da aus deiner Sicht im Unterschied vielleicht zu liberalen oder staatlichen Perspektiven einzuschätzen? Ja, also das ist wirklich eine komplizierte und auch wirklich wesentliche Frage, weil daraus leiten sich viele Handlungsperspektiven und Handlungspositionen ab, je nachdem, wie man das beantwortet. Also wenn man es jetzt mal mit, weil du jetzt Faschismen und so gesagt hast, wenn man das jetzt mal vergleicht mit erster Hälfte 20. Jahrhundert, nicht nur Deutschland, sondern jetzt vielleicht auch Italien und Frankreich und so weiter, gibt es schon auch, also gibt es Überschneidungen und es gibt auch ideologische Überschneidungen, also gerade auch aus diesem völkisch-nationalistischen Pol, da gibt es schon auch Akteure, die kann man auch als faschistisch bezeichnen. Also die suchen eine Massenbewegung, die versuchen auch, also die sind auch dezidiert in ihrem Sinne sozusagen revolutionär, indem sie das Bestehende, wirklich den bestehenden Staat umstürzen wollen letztlich und eine andere Gesellschaft, einen anderen Staat errichten wollen. In welchem Wege und so weiter, das ist natürlich dann, das wird dann nicht unbedingt offen ausgesprochen und so, aber es ist ja kein Zufall, dass sich führende Akteure gerade dieses völkisch-nationalistischen Strangs, und da meine ich jetzt auch über die Partei hinausgehend, in Tradition der konservativen Revolution sehen. Der konservativen Revolution, das ist so auch so ein Kunstbegriff, den Armin Mohler dann geprägt hatte. Armin Mohler war so ein sehr wichtiger Vordenker, ich glaube gestorben 2000, Anfang 2000er Jahre, und sehr, sehr prägend, gerade auch für Schnellroda, aber auch für Junge Freiheit und für die ganzen Rechtsintellektuellen extrem prägend. Und der hatte sich bezogen in seiner Promotion damals, Anfang der 50er, Ende der 40er Jahre, auf Strömungen innerhalb der Weimarer Republik, die nicht so in Verruf standen, dann NS-mäßig, KZ-mäßig oder sowas zu sein. Jungkonservative beispielsweise, Nationalkonservative, Nationalrevolutionäre, so nannten sie sich genau, aber auch völkische und dann auch so bündische Zusammenhänge. Also hat er verschiedene Strömungen herausgearbeitet. Und wenn man die konservative Revolution mal in einem kurz zusammenfasst, heißt es, nicht konservativ im eigentlichen Sinne bewahren, das Bestehende bewahren, sondern es heißt, erst überhaupt etwas schaffen, das es zu bewahren gilt. Also das Bestehende zerstören, um etwas zu schaffen, was wir dann bewahren können. Und da merkt man schon, ist das geht schon über das hinaus, was man vielleicht auch von der CDU früher hatte oder was man auch von jetzt so traditionellen Nationalkonservativen oder so zu erwarten hat. Sondern da steckt wirklich der Gedanke drin, eine andere Gesellschaft und einen anderen Staat zu bauen. In welchem Wege auch immer. Das muss jetzt nicht der Fackelmarsch sein und sowas. Ne? Also trotzdem ist das Ziel, das große Ziel dann dieses kleineren Strangs innerhalb dieses völkisch-nationalistischen Pols, der da das auch teilweise relativ offen ausspricht. So, das muss man also erstmal sagen. Also es gibt in diesem Sinne gibt es Überschneidungen, also hin zu einer Orientierung einer, man muss es nicht unbedingt faschistischen Diktatur nennen, aber zu einer Form auch von Demokratie und eines Staates, die nicht mehr ganz so viel mit diesem hier zu tun hat, um das mal ganz gelinde auszudrücken. Aber es gibt auch erhebliche Unterschiede. Gerade auch auf einer gesellschaftsanalytischen, auch marxistischen Perspektive, was die AfD heute angeht, im Vergleich dann zu den historischen Faschismen. Das eine ist der Massenbewegungscharakter. Den gibt es in dieser Form so nicht. Auch wenn es natürlich mit Pegida und anderen Projekten gelungen ist, auch so eine Art, ja, soziale Bewegung vielleicht stärker im Osten, aber nicht nur im Osten, aber da eben auch so eine Art soziale Bewegung zu haben, die immer mal wieder abrufbar ist, aber eigentlich immer nur themenbezogen. Also es ist nie darüber hinaus. Es gibt keine vergleichbare, also wenn man jetzt die SA oder sowas sehen will, sowas gibt es einfach nicht. Wobei man da auch einschränken muss, dass natürlich die Gesellschaft heute auch eine völlig andere ist, als sie das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Davor gab es einen Krieg und die Gesellschaft war eh sozusagen sehr vergruppt und militarisiert und so weiter. Aber dennoch, dieser Massenbewegungscharakter, den gibt es aus meiner Sicht noch nicht. Das heißt nicht, dass das sich mal ändert könnte, aber momentan gibt es den in dieser Form so noch nicht. Ein weiteres Element, was für mich doch auch sehr wichtig ist und auf das ich auch auf so journalistisch und so immer wieder gucke, ist die Frage nach den Verbindungen zu Klasseninteressen, vor allem Kapitalinteressen. Also welche Kapitalfraktionen in Deutschland hätten denn ein Interesse an einer AfD-geführten Regierung meinetwegen oder einer Beteiligung zumindest der AfD. Da zeigt sich momentan zumindest, und ich will da nicht meine Hand für ins Feuer legen für die Kapitalseite, aber momentan zeigt sich, dass da keine der großen Verbände sich auf die AfD-Seite geschlagen hat. Das war in der Anfangszeit anders. Der Familienunternehmerverband hat in der Tat, zumindest Teile davon, in den ersten ein, zwei Jahren die AfD, ja, da gab es doch eine gewisse Nähe. Also auch Lucke ist aufgetreten beim Familienunternehmertag. Es wurde sich positiv auf die AfD bezogen und so weiter. Das ist alles längst passé. Der Familienunternehmerverband distanziert sich auch von der AfD. Man kann darüber streiten, wie inhaltlich tiefgehend das ist und so weiter. Aber sie distanzieren sich dennoch davon. Und gerade auch das exportorientierte Kapital hat noch kein Interesse an dieser AfD. Ich sage noch, weil das natürlich auch davon abhängt, wohin sich die AfD entwickelt. Vielleicht nochmal ein größeres anderes Thema, aber ich deute es nur an. Also einer der großen Probleme, die die Kapitalseite mit der AfD hat, ist ja nicht die wirtschaftspolitische Ausrichtung, weil die ist steuerpolitisch, wirtschaftspolitisch ist das gemeinhin eher im Sinne der Kapitalseite. Also auch wenn man mal die Parteiprogramme vergleicht von FDP, CDU und AfD, das DIW hatte das mal vor ein paar Jahren gemacht, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, da konnte man herauslesen aus Steuerpolitik, Wirtschaftspolitik und so weiter, dass die AfD sehr nah an FDP und CDU ist, sogar in vielen Punkten noch weiter darüber hinausgeht. Aber es gibt einen Punkt, der natürlich zwei Punkte im Grunde, der sehr wesentlich ist auch für die Kapitalseite und auch für das ökonomische Establishment. Und das ist zum einen die Positionierung zu Euro und EU, das jetzt mal zusammengefasst. Da ist die AfD immer noch offiziell für einen Euro-Austritt und offiziell auch, naja, nicht mehr so ganz für einen EU-Austritt, aber so halb. Also da gibt es so ein bisschen eine unentschiedene Position. Das ist das eine, was die Kapitalseite, vor allem das exportorientierte Kapital, natürlich sehr abschreckt an der AfD. Und das zweite ist aber auch eine geopolitische Differenz. Die AfD ist eben nicht so richtig festgebunden, so wie es wie anderen Parteien es sind. Sie sind jetzt aber auch keine, die es ja manchmal so verkürzt dargestellt wird, einfach nur so Putin-Lassalden oder so. Ne? Also es gibt einfach sehr unterschiedliche geopolitische Positionierungen in der AfD, sowohl auch sehr westlich, also nach Westen hin orientierte, oft libertäre, nicht nur, aber oft, als auch wirklich so sehr Kreml-orientierte, als auch welche, die so eine Art dritte Weg befürworten, starkes Europa, ein starkes Deutschland und so weiter. Das geht, kann auch alles, muss man sich auch in Polen vorstellen, kann auch teilweise so ein bisschen sich überlappen. Aber das ist auf jeden Fall diese Uneindeutigkeit zumindest, was Geopolitik angeht, ist für die Kapitalseite ein Problem. Und als drittes Problem, wenn man so möchte, da kann die AfD nichts für, aber das ist für die Kapitalseite auch immer ein Problem, ist die Gefahr der Instabilität, die einhergehen könnte mit einer AfD-Regierung. Also, dass es instabile Verhältnisse gibt, nicht Bürgerkrieg, aber halt eine stärkere Polarisierung und das Land nicht mehr so richtig, der Motor nicht mehr so richtig sozusagen funktioniert. Also das haben wir, um das kurz wieder einzufangen zur Faschismusfrage, wir haben das momentan noch nicht. Also diese, dass es eine Kapitalfraktion gibt, die jetzt klar hin zur AfD hinzeigt. Das ist sozusagen, das sind meine Punkte, warum ich da eher so skeptisch bin. Und wir haben auch in der AfD immer auch noch Flügel und Strömungen und Pole, wie auch immer man das nennen möchte, die jetzt nicht die faschistische Diktatur vor Augen haben. Das muss man sich auch zum klar machen. Es ist weiterhin, Fabian, du hast es auch genannt, eine Sammlungspartei. Und das muss man sich auch klar machen. Eine Sammlungspartei, die aus diesen verschiedenen Strömungen, Traditionen und so weiter besteht, die sind sehr gut darin und sehr gut dabei zu moderieren und so eine Art, ja, Maschine zu sein, in denen diese verschiedenen Strömungen und Akteure dann mitspielen und mitarbeiten. Und Man kann aber nicht jetzt eindeutig sagen, daraus leitet sich klar ab, wenn die AfD mal mitregiert, was ich jetzt nicht so gut fände, sicherlich, aber dass da dann jetzt gleich wir Verhältnisse haben wie 1933 fortfolgende. Ich halte das für eher fragwürdig, immer wieder diese Folie vor Augen zu haben. Deswegen bin ich eher ein bisschen skeptisch, aber ihr merkt schon an der langen Antwort, es ist kein klares Ja und kein klares Nein, was man da beantworten kann, wenn man das jetzt mit den historischen Faschismen vergleicht. Heißt ja auch mal ein bisschen eine Frage des Faschismusbegriffs und ob man das jetzt sozusagen so folienmäßig dann direkt an bestimmten historischen Erscheinungen entlangziehen möchte. Genau, dazu vielleicht heute, noch mal ganz kurz zu dem Faschismusbegriff. Nein, ich bin noch nicht zu meiner Zwischenfrage gekommen, da muss ich jetzt mal kurz reinhauen. Okay. Weil ich wollte noch mal was zu dem Thema Massenbasis sagen, weil man muss sich ja mal angucken, dafür, dass die AfD jetzt in Umfragen teilweise schon die stärkste Kraft war, also was sozusagen Sonntagsfrage, Bundestagswahl angeht, die haben halt knapp über 50.000 Mitglieder nur. Also die Linke hätte jetzt doppelt so viele Mitglieder und während des Mitgliederbooms der Linken ist auch ein bisschen untergegangen, dass auch die Grünen gerade so einen Mitgliederboom hatten, ne, dass die auch nochmal enorm dazu gewonnen haben. Die sind irgendwie auch über 150, 160.000. Mhm. Also die sehen, als Partei sind die sozusagen stärker. Was jetzt die Kapitalseite angeht, ich meine, es gibt schon bestimmte Kapitalfraktionen, die nach wie vor die AfD noch unterstützen. Man muss sich auch bewusst machen, es war ja auch nicht so, dass sich das Kapital hinter Hitler jetzt 1:1 versammelt hat. Aber als sozusagen die Verhältnisse instabil wurden in der Weimarer Republik und da geguckt wurde, wer ist sozusagen jetzt eine starke Kraft, die für Ordnung sorgen kann, da hat sich das deutsche Kapital gedacht, den können wir benutzen dafür und hat ihn dann in den Sattel gehoben. Und wenn das sozusagen wieder eine Situation werden könnte, wir sehen es jetzt ja auch ein bisschen in den USA, wie opportunistisch auch das Kapital agieren kann, dann ist das schon durchaus nicht ganz ungefährlich, würde ich sagen. Oder Flo, was würdest du sagen? Mhm. Na, ähnlich. Wir haben ja gesehen in den USA, dass auch Kapitalfraktionen, die vorher eher auf Harris gesetzt haben, da gibt es ja dieses berühmte Bild, was so ein bisschen aussieht wie aus der AIZ in den 20ern, wo so Zuckerberg und auch die anderen so hinter Trump stehen. Ist klar, da gibt es natürlich auch opportunistische Umgruppierungen. Ne? Momentan wäre es für mich auch, wie Sebastian sagte, aus außenpolitischen Gründen allein schon, ist einer der drei Aspekte, sehe ich da noch keine starke Tendenz in die Richtung. Aber ich glaube, Sebastian brennt was auf den Nägeln, wenn ich ihn sehe. Nicht? Ja, also nö, also ich will euch da, mich interessiert ja auch sehr, was ihr dazu denkt und sagt. Deswegen macht gerne weiter, wenn du noch was dazu sagen möchtest. Ja, eigentlich wollte ich nur noch ganz kurz einen Einschub zur kleinbürgerlichen Massenbasis machen. Wir haben heute ein sogenanntes Biertelefonat veröffentlicht mit Paddy und mir, wo wir die Frage mal kurz angerissen haben, ob eigentlich Faschismus wirklich zwangsläufig diese kleinbürgerliche Massenbasis braucht, wie es im historischen Faschismus, deutschen Faschismus beschrieben wird, oder ob durch die Veränderung der Klassenstrukturen da auch ja andere Dinge zu also denkbar wäre. Waren ja auch schon, ist ja ein Unterschied, die Ländern schon anders gewesen. Also in Chile lief es anders als in Spanien, in Italien war es etwas anders als in Portugal. Das würde es eigentlich nochmal zu untersuchen gelten, finde ich. Also können wir eigentlich fast eine extra Folge zu machen. Wie ist das mit der absteigenden Arbeiterklasse, der es vielleicht ein bisschen besser ging oder so? Also könnte sowas die Basis sein. Habe ich jetzt gar keine Antwort, das nur so als Einschub. Ne? Also unbedingt. Ich glaube, ja. Also genau drei Gedanken dazu und auch leider gar nicht so sehr im Widerspruch. Ich finde es immer gut, wenn man so einen Widerspruch hat und da ist man dran ein bisschen rumarbeiten kann. Also erstens erstmal Faschismusbegriff. Das ist in der Tat ein Problem. Also ich habe jetzt gar keinen Faschismusbegriff erstmal zugrunde gelegt, aber eher marxistisch mit soziale Verhältnisse zum Ausgangspunkt genommen. Wenn man jetzt nur auf einer ideologischen Ebene zum Beispiel gucken würde, wie das jetzt so neuere, eher bürgerlichere Faschismusbegriffe tun, also die vergleichen, dann ist das genauso, wird das da auch gesagt, was da gesagt wird. Also hat man da die Position natürlich Nationalismus und vielleicht was Völkisches oder dann auch immer diesen Gedanken dieser Wiederauferstehung. Das ist irgendwie auch so ein ganz wichtiger Begriff dann in diesen neueren Faschismus-Theorien. Ich will die jetzt auch alle gar nicht schlecht reden, diese neueren Faschismus-Theorien, aber ich glaube, es ist ein Fehler, eben nur auf das Gesagte zu blicken oder nur auf die Ideologien zu blicken. Also ihr habt ja auch eigentlich gesagt, dass ich mich mit Diskursanalyse beschäftige. Das tue ich auch gerne, aber auch gerne kritisch. Also ich bin immer noch der Meinung, man kann auch aus einer marxistischen Perspektive Diskursanalyse betreiben. Aber wenn man Diskursanalyse nur als Diskursanalyse betreibt, dann landet man eben schnell gerne dabei, dass man nur irgendwelches Gesagte analysiert. Und da kann man natürlich immer sagen, und kann man auch Eco oder so heranziehen, der mit seiner sozusagen mit seiner Strichliste da, nee, also seiner Vergleichsliste, welche ideologische Elemente dazugehören, dann sagt, 10 von 12 oder so ist jetzt faschistisch oder nicht. Das halte ich für jetzt nicht besonders zielführend. Genau, deswegen habe ich jetzt hier auch in dieser Runde, ihr habt ja auch einen schönen Namen für diesen Podcast dann eben eher marxistischer fundierten Faschismusbegriff zugrunde gelegt. Aber klar, das müsste man sich erstmal klar machen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich beim Faschismusbegriff immer ein bisschen zögere, weil es so viele verschiedene Faschismusbegriffe gibt. Wir werden uns da auch als Linke und selbst als marxistisch Orientierte niemals richtig einigen können. Also ich glaube, irgendwie ist dieser Begriff verbrannt und führt, glaube ich, nicht so richtig weiter, weswegen ich auch ein bisschen skeptisch bin. Jetzt aber zu den zwei wirklich substanziellen Punkten, dazu, nämlich, also die ihr jetzt gerade eingebracht hattet, nochmal Massenbasis und Kapitalseite. In der Tat würde ich auch, ich hatte es vorhin mal ganz kurz angedeutet, dass man diese Gesellschaft der heutigen ja nicht so ganz vergleichen kann mit denen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das trifft das genau auch, was Flo, was ihr anscheinend im Biergespräch mit Patty auch besprochen hattet, nämlich die Gesellschaft ist einfach eine andere. Sie ist, sie hat jetzt 40, 50 Jahre Neoliberalismus hinter sich. Die überhaupt diese Vermassung und die Orientierung in Gruppen, in großen Massenorganisationen, wie das ja wirklich Anfang der 20. Jahrhunderts noch der Fall war, gibt es ja so heute gar nicht mehr. Also heute ist so, während früher die Idealform vielleicht die Großdemonstration, keine Ahnung, oder der Streik ist nochmal sehr spezifisch, aber jetzt egal, auf welches politische Lager gemünzt, die Großdemonstration in den 20er Jahren war, ist ja heute vielleicht der Shitstorm oder sowas eher das Charakteristische. Also irgendwo sitzt jemand alleine zu Hause und ist mit anderen vernetzt und macht dann da sozusagen, ist eine digitale Massenbasis. Also funktioniert völlig anders heutzutage. Deswegen bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich noch, auch wenn ich selbst eingebracht habe und das auch als Argument gebracht habe, warum ich skeptisch bin, ob das überhaupt noch so ein ganz wichtiges Kriterium ist. Da müsste man wirklich mal eine marxistisch grundierte Faschismus-Begriffsarbeit auch mal wieder heute machen, wenn man das denn überhaupt machen möchte und diesen Faschismusbegriff retten möchte. Das Zweite ist, und auch da Zustimmung, Kapitalseite, Opportunismus habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe jetzt erstmal nur von der Ist-Situation gesprochen. Das kann sich wirklich schnell ändern und ich bin ja also selbst auch in den letzten 2, 3 Jahren, so wie wir alle, die ja Politik verfolgen, recht überrascht, wie schnell sich Sachen ändern können. Und jetzt hat sich ja alles wieder so ein bisschen eingegroovt, aber ich habe noch sehr gut den Bundestagswahlkampf in Erinnerung, weil ich da auch viel dazu gearbeitet habe und so und irgendwie nonstop irgendwie quasi wach war, um zu arbeiten und das irgendwie alles so zu verfolgen, was da sich alles relativ schnell abgespielt hat. Und da sind mir schon noch die Stimmen in Erinnerung, die nicht von der AfD kamen, sondern die teilweise auch von neoliberalen Thinktanks kamen, Institut Soziale Marktwirtschaft beispielsweise, die immer mal wieder gesagt haben, sollte es nicht eine Minderheitsregierung der CDU geben? Und da auch offen, teilweise gab es auch in der NZZ, in der Welt, offene Kommentare, die gesagt haben, wäre es nicht ein schönes Modell, eine Minderheitsregierung, CDU, vielleicht mit der FDP, falls sie reinkommt, die sich dann wechselnde Mehrheiten sucht. Zum Beispiel außenpolitisch durchaus mal mit den Grünen agiert, weil man ja so schön westgebunden ist, aber wirtschaftspolitisch und vielleicht auch migrationspolitisch auch mal mit der AfD zusammenarbeiten kann. Also diese Diskussion, die gab es ernsthaft. Natürlich so ein bisschen unterm Radar, die wurden jetzt nicht in irgendwelchen ARD oder RTL TV-Duellen oder sowas groß thematisiert, vielleicht mal am Rande mit dieser Brandmauer-Debatte aufgegriffen, aber dass es tatsächlich unterhalb dieser Brandmauer-Debatte konkrete Diskussion darüber gab, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, vor allem, weil es aus der Kapitalseite tatsächlich kam. Jetzt sind diese Stimmen alle wieder weg, jetzt ist man, glaube ich, hat man sich jetzt erstmal abgefunden mit dieser Situation der CDU, CSU, SPD-Regierung und wartet auch mal ab. Aber denken wir daran, dass diese jetzt aktuelle Bundesregierung vermutlich hier und da auch mal eine Regierungskrise haben könnte, dann könnten diese Stimmen auch wieder ganz schnell laut werden und sie könnten auch ganz schnell konkret werden. Insofern kann da die Kapitalseite tatsächlich sich relativ, also denke ich auch, dass es da eine gewisse Möglichkeit des Opportunismus gibt, zumal die AfD ja auch nicht festgeschrieben ist auf die Positionierung, die ich gerade genannt habe. Ich hatte das auch ganz kurz schon angedeutet. Also sowohl diese Westbindungsfrage als auch Euro und EU, das sind Fragen, wo es durchaus Bewegung gerade gibt. Also nehmen wir mal diese drei Punkte. Westbindung, NATO, Euro und EU. Westbindung NATO, die AfD ist gar nicht für einen Austritt aus der NATO. Also man kann auf so einer Ebene von Koalitionsverhandlungen, glaube ich, da jetzt schon locker zusammenarbeiten zwischen CDU und AfD. Zweiter Punkt, Euro. Die AfD hat natürlich, hängt mit ihrer Geschichte zusammen, die Forderung des Austritts aus dem Euro. Aber wenn wir den Bundestagswahlkampf uns nochmal rekapitulieren, hören wir, oder höre ich zumindest noch Alice Weidel, wie sie bei Karin Mioska sitzt und sagt, naja, klar sind wir gegen den Euro, aber wir wissen auch, dass es zu spät ist, aus dem Euro auszusteigen. Das gleiche hat auch Tino Chrupalla in einem anderen Zusammenhang gesagt. Also da ist es im Grunde schon gefallen, mehr oder weniger, auch wenn das formal noch formuliert wird. Drittes, EU. In den letzten Programmen, Bundestagsprogramm und so weiter, wurde immer noch Austritt aus der EU gefordert. Jetzt hat man sich beim letzten Parteitag nach einer längeren Diskussion darauf geeinigt, nur noch implizit den Austritt zu fordern. Das hat vor allem auch taktisch-strategische Gründe, auch innerhalb des Europaparlaments, muss man gar nicht vertiefen, das ist ein bisschen komplex. Aber man sieht hier durchaus auch eine Bewegung hin zu einem, naja, vielleicht lässt man sich ja, dann kann man sich ja doch ein bisschen mit abfinden. Es gibt dann so Formulierungen, man strebt irgendwie einen, ich glaube, die nennen das Bund der Völker oder sowas an, aber das heißt dann auch, dass man vielleicht mit den jetzigen bestehenden Strukturen vielleicht auch erstmal seinen Frieden machen kann. Also diese drei zentralen Felder, ne, die immer wieder genannt werden, die übrigens auch von der CDU ständig genannt werden, warum die AfD denn so böse sei, diese drei Felder, die sind am Kippen oder sind schon gekippt. Das heißt, die Kosten, die die Kapitalseite zu zahlen hätte mit einer AfD-Regierung, werden immer geringer. Also, weil die Euro-Frage ist natürlich die entscheidende und auch die EU-Frage, weil die einfach nicht mehr so stark dann auf der Negativbilanz sozusagen oder Negativseite der Bilanz sich auswirken würden. Deswegen, das, was ich jetzt gesagt habe, mit momentan gibt es keine offene Zusammenarbeit oder kein offenes Winken von wesentlichen Kapitalfraktionen mit der AfD, das kann sich extrem schnell ändern und USA hat gezeigt, wie extrem schnell dort auch die Tech-Branche von progressivem Neoliberalismus umschalten konnte zu dem, was wir da jetzt haben. Ja, es wird ja manchmal auch so ein bisschen vorgetragen, also ich habe das von so rechten CDU-Lern schon gehört, auch im Osten irgendwie, die AfD müsste sich von so einigem Ballast ein bisschen lösen, da sind teilweise gar nicht nur diese drei Sachen gemeint, sondern vordergründig auch Verbindung zu irgendwelchen rechtsradikalen Schmuddelkindern oder so. Ich glaube aber, dass es darauf vielleicht gar nicht ankäme. Du hast ja eben schon mal historisch angerissen, welche Verflechtung und Verbindung es so in der jüngeren AfD-Vergangenheit gab. Ich finde es eigentlich nochmal interessant, nochmal da reinzugehen, wie es eigentlich heute ist. Also wie ist so die Vernetzung der AfD gegenwärtig oder ihrer aufgelösten Jugendorganisation, aber die Menschen wird es ja noch geben, auch irgendwo vernetzt, mit den rechten Netzwerken, die es noch gibt, also gegenwärtig, also zum Beispiel dem ehemaligen Institut für Staatspolitik, Kompakt, oder auch vielleicht sogar Neonazi-Netzwerken. Kannst du dazu noch was sagen? Vielleicht? Ja, sehr eng sind die Verbindungen und Vernetzungen, vor allem dann mit diesem völkisch-nationalistischen Pol. Also es ist ja kein Geheimnis, also es ist ja ganz offen, dass Björn Höcke ständiger Gast in Schnellroda ist. Auch Maximilian Krah hat enge Verbindungen zu Schnellroda. Die Bücher werden, Maximilian Krahs Buch wurde dort natürlich auch verlegt in dem gleichen Verlag. Es wurde gleichzeitig herausgebracht, das Buch von Maximilian Krah, Politik von Rechts, im Sommer 2023, gleichzeitig mit Martin Sellners Regime Change von Rechts, also dem führenden Kopf der identitären Bewegung. Zwischen identitären Bewegungen und AfD gibt es dieserlei Verbindungen, dass man auf den gemeinsamen Konferenzen rumsitzt, dass man sich natürlich auch thematisch, ideologisch gegenseitig befruchtet. Also nach dieser Potsdamer Konferenzdebatte haben wir dann auch verschiedene, vor allem ostdeutsche Landesverbände, auch nochmal gezielt gesagt, na klar, Remigration finden wir super. Also ein Begriff, der dann mit Martin Sellner verbunden wird, der aber vorher auch schon von AfD genannt wird. Also es gibt eine klare ideologische Nähe, teilweise auch personell. Es gibt diverse Vertreter auf der Bundes- und Länderebene der AfD, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Abgeordneten selbst, die eine ganz klare identitäre Bewegungsvergangenheit haben, die sich hier und da dann ab und zu ein bisschen distanzieren und sagen, ja, es war früher, es ist irgendwie heute nicht mehr und so. Gibt auch Verbindungen von NPD und so zu Mitarbeitern, zu wirklich wichtigen Mitarbeitern zur AfD. Also das gibt es da alles und gerade dann auch in diesem sogenannten Vorfeld, also die haben ja auch dieses Parteivorfeldkonzept jetzt dann aus von linken Konzepten dann übertragen aufs Rechte, da gibt es sehr enge Verbindungen, Vernetzungen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Zeitschrift Sezession nimmt, also in Schnellroda, diese Zeitschrift, die ich gerne und oft lese und wirklich ist eine sehr gute Zeitschrift. Da haben wir, glaube ich, ist es die aktuelle, ich habe die neue noch nicht zugeschickt bekommen, aber in der aktuellen Ausgabe gibt es sowohl einen großen Artikel zu neuen Rechten, es wird natürlich auch über die AfD und so weiter geschrieben. Dann gibt es aber auch ein Interview mit Frank Franz, also hier Heimat und so, ne? Also das kann da alles nebeneinander funktionieren. Nebenbei schreibt dann noch Tellkamp irgendwie was Würdigendes über hier den Schriftsteller Meyer aus Leipzig und so. Also es ist wirklich, als ich diese Ausgabe gelesen habe, dachte ich, ja, okay, also es funktioniert ja dann doch in alle Richtungen, alle Seiten. Also gerade so dieses Schnellroda, auch wenn Institut für Staatspolitik aufgelöst wurde, es gibt alles de facto, existiert weiter. Die haben nur ihren Namen teilweise und auch ihre Form geändert. Also vorher waren sie im Verein, auch wegen Gemeinnützigkeit, die haben das schon längst nicht mehr. Jetzt sind sie halt eine GmbH. Aber es gibt jetzt halt den Verein für Metapolitik und dann den Verein für, oder nicht den Verein, sondern GmbH für Metapolitik, Metapolitik GmbH oder so ähnlich heißt das. Und darüber wird die Sezession, läuft die Sezession, dann gibt es natürlich weiterhin den Antaios Verlag und auch diese Konferenzen, die immer für das IFS standen, gibt es weiterhin. Das ist jetzt aber dann halt auch irgendwie eine GmbH, die sich umbenannt hat. Also es gibt alles weiterhin, es ist einfach nur eine Umgruppierung sozusagen. Also es gab eine Auflösung, aber nicht Auflösung der Strukturen, sondern nur eine Umbenennung de facto. Und gerade diese Gruppierungen da in Schnellroda, die da agieren, die haben Ängste, also ganz enge Verbindungen zur AfD natürlich. Jetzt kommen wir vielleicht mal in die aktuelle politische Diskussion. Jetzt ist ja dieser berühmte Gutachten des Verfassungsschutzes erschienen, das jetzt klar die AfD dann auch mal als rechtsextremistisch einschätzt. Aus einer radikalen linken Sicht ist es ja prinzipiell problematisch, sich auf den Verfassungsschutz zu berufen, der ja ganz gezielt auch Antifaschistinnen, Marxistinnen, Antikapitalistinnen allgemein ebenso verfolgt und beobachtet wie die AfD. Warum gibt es dennoch Linke und auch gerade in der Partei die Linke Leute, die da jetzt sich drauf berufen, das jetzt als den Beweis dafür sieht, dass man jetzt auf jeden Fall ein Verbot fordern müsse? Warum denkst du, ist das problematisch? Du hast ja auch einen Artikel dazu veröffentlicht, sich da jetzt zu verlassen auf den Verfassungsschutz als Bollwerk gegen rechts. Ja, das sind im Grunde zwei Fragen. Also warum ist es problematisch und warum wird sich trotzdem darauf bezogen? Ich fange mal mit der ersten an. Also ich finde es problematisch, weil nicht nur aus der linken Sicht, sondern von mir, also ich finde auch aus einer teilweise also ernsthaft liberalen Perspektive oder auch linksliberalen Perspektive sollte man doch sehr skeptisch sein, sich an den Verfassungsschutz so stark zu orientieren. Zur Erinnerung, also als der Verfassungsschutz gesagt hat, dass er jetzt die AfD als rechtsextremistisch bundesweit einstuft, als gesichert rechtsextremistisch, kannte eigentlich niemand dieses Gutachten, diese 1100 Seiten. Die wurden ja erst ein paar Wochen später, ich glaube ein, zwei Wochen später geleakt von Cicero und News oder so. Es kannte noch niemand und trotzdem haben sich sowohl Journalistinnen und Journalisten als auch eben Politikerinnen und Politiker der Linken, aber auch zivilgesellschaftlicher linker Organisationen, teilweise sogar radikale Linke, positiv darauf bezogen. Und haben auch immer wieder hervorgehoben, 1100 Seiten. Wow, als ob es etwa ein gutes Argument ist, dass etwas sehr lang ist. Also es muss ja, kann ja trotzdem auch sehr viel Quatsch da drin stehen. Who knows? Aber es wurde sich trotzdem darauf oder Wiederholung, genau, sehr viel Redundanzen und so weiter. Also es wurde sich da drauf bezogen, positiv. Und ich finde es sehr, sehr fragwürdig, denn diese Institution des Verfassungsschutzes ist zu einem Teil eben ein Inlandsgeheimdienst. Es ist ja eine komplizierte Konstruktion. Das ist ja sowohl Informationsdienst sozusagen, Nachrichtendienst, aber eben arbeitet ja auch zum Teil, sonst gäbe es ja diese Einstufung nicht, mit geheimen Mitteln. Also hört irgendetwas ab und so weiter. Also agiert im Geheimen. Insofern ist es eben zum Teil auch ein Geheimdienst, der auch qua Verfassung die Doppelrolle hat, sowohl als Geheimdienst zu agieren, aber auch die Öffentlichkeit zu informieren, eben durch diese Verfassungsschutzberichte. Also eine ganz merkwürdige, ich würde auch sagen, rechtsstaatlich oder demokratietheoretisch zumindest fragwürdige Konstruktion. Das zum einen gibt es so eine Art Öffentlichkeitsarbeits-Chapter innerhalb dieser Institution und zum anderen wird im Geheimen agiert. Das heißt, sie können ja auch mit Informationen, die nur im Geheimen abgerufen sind, die auch nur im Geheimen bleiben. Sie müssen ja gar nicht alles nach außen dringen, das ist ja gar nicht die Aufgabe. Das ist ja kein Transparenzbericht, den sie machen, sondern es ist der Bericht, den sie für richtig halten, den zu veröffentlichen. Also ich finde das von dieser Warte aus schon alles extrem fragwürdig, sich auch nur im Ansatz darauf positiv zu beziehen. Und das ist noch gar kein linkes Argument, also was ich jetzt gerade gebracht habe, sondern einfach nur ich finde, es gibt auch Liberale, die so argumentieren. Und das finde ich auch erstmal konkret richtig. Ich finde aber zudem natürlich den Verfassungsschutz fragwürdig aufgrund der historischen Arbeit des Verfassungsschutzes. Damit meine ich jetzt nicht nur, aber auch 50er, 60er, 70er. Also das ist eine Institution, die wesentlich auch von alten Eliten der Nazi-Herrschaft geprägt waren. Das hat man dann in dieser Institution, gibt ja auch mittlerweile Arbeiten darüber, schon auch hier und da gemerkt, dass es eben diese Geschichte gibt. Aber wir können ja auch in die jüngere Geschichte gucken. Also zum Beispiel diese ganzen Milliarden, man hat ja gar keinen Überblick mehr, diese ganzen Milliardenskandale um den sogenannten NSU, wo immer noch die Rolle des Verfassungsschutzes unklar ist, weil auch irgendwelche Akten geschreddert wurden. Die hätten vielleicht Aufschluss darüber geben können, was dort wirklich passiert ist. Und andere Akten sind irgendwie noch unter Verschluss und sonst was. Solange das nicht auch nur ansatzweise aufgearbeitet ist, und das können wir momentan leider trotz diverser Untersuchungsausschüsse nicht sagen. Solange das nicht ansatzweise aufgearbeitet ist, finde ich, sollte man sehr skeptisch sein, was diese Institution angeht. Hinzu kommt noch, dass so jemand wie Maaßen ja die an der Spitze dieser Institution stand. Dann kann man natürlich sagen, okay, er wird jetzt ja selbst beobachtet mittlerweile vom Verfassungsschutz, okay. Aber das ist ja, würde ich sagen, auch mit der Geschichte der Institution nicht unbedingt nur ein Betriebsunfall oder so. Also es muss ja, die Institution muss ja entsprechend geprägt sein, dass so jemand wie er, der jetzt ja nicht von heute auf morgen seine Position geändert hat, dort an der Spitze dieser Institutionen stehen kann. Also auch deswegen bin ich kritisch. Und letztlich bin ich auch kritisch, gerade auch wenn Linke und auch radikalere Linke sich positiv darauf beziehen, dass der Verfassungsschutz natürlich ein Antifaschismus, sofern er den vertritt, man kann sagen, so eine Art demokratisch-bürgerlichen Antifaschismus kann er vertreten, vertritt er vielleicht jetzt tatsächlich auch mehr als vor 10 Jahren, aber das ist ja einer, der von oben gedacht ist, der kein Antifaschismus ist, der von unten ausgeht, also von der gesellschaftlichen Basis ausgeht, von auch einer Auseinandersetzung mit Ideologien, sondern immer auf so einer eher auch im Zweifel repressiven Ebene agiert, auch wenn er selbst natürlich jetzt nicht unbedingt repressiv handeln kann, so, ne, aber als Geheimdienst natürlich der sehr gut dazu arbeiten kann. Und das sollte doch gerade auch für Linke kein positiver Bezug sein, zumal wenn man weiß, dass wenn der Verfassungsschutz kämpft er nicht nur gegen vielleicht jetzt zufälligerweise den Gegner, den man auch hat, sondern er geht ja auch gegen einen selbst. Also es gibt ja zum Teil auch Leute, die sich oder Gruppierungen, Organisationen, die sich zumindest positiv auf das Gutachten des Verfassungsschutzes berufen haben, gleichzeitig aber selbst im Fokus des Verfassungsschutzes standen. So, ne, also ich will jetzt gar, mir geht es gar nicht um irgendwelche Gruppen und einzelnen Gruppen und irgendwie Vereinigungen und so weiter, aber ich war doch sehr, ja, überrascht und ja, auch ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, wie positiv das auch innerhalb von linken Kreisen aufgenommen wurde. Und auf die zweite Frage, warum denn sich dann so viele da positiv dazu geäußert haben, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist manchmal tatsächlich gerade auch mit dieser ganzen AfD, und ich meine, es ist ja auch wirklich eine Neuerung, dass wir eine Partei haben, die 20, jetzt 25% in Umfragen hat, die wirklich, ja, schon klar rechtsradikal ist, rechtsradikale Agenda hat, dass die jetzt da so stark ist. Und trotzdem sollte man dabei nicht ja, andere Prinzipien dem unterordnen. Also ich glaube, es gibt da manchmal so eine Art Hauptwiderspruchsdenken, also das einzig Zentrale ist, die Rechten klein zu halten, und sicherlich ist das aus einer linken Perspektive ein sehr wichtiger Aspekt der Politik, aber ja doch nicht der einzige. Also Antifaschismus ist ja nicht der einzige Punkt oder nicht, sollte ja nicht Selbstzweck oder sowas sein. Ne? Also aus einer linken Perspektive geht es ja, denke ich, doch noch um mehr als das. Und ich habe bei diesen, wenn ich dann positive Bezugnahme auf den Verfassungsschutz auch von Linken selbst sehe, schon den Eindruck, ja, da wird manchmal jedes Prinzip dem Hauptziel sozusagen, schadet es der AfD, dann untergeordnet. Und das halte ich doch für ein ja, ziemlich großes Problem. Ich muss sagen, dass mich das auch einerseits irritiert hat, andererseits ist es, glaube ich, auch ja schon so ein bisschen so ein Marker dafür, wo so Antifaschismus gegenwärtig steht, also auch auf welchem Niveau sich das teilweise bewegt. Ich meine, wir als Kommunistenkneipen stehen ja auch im Verfassungsschutzbericht, um es mal zu erwähnen. Und ich kenne Leute, die das als einen Skandal empfinden, oder wenn auch größere, wichtigere Gruppen irgendwie im Verfassungsschutz stehen und gleichzeitig jetzt aber ein AfD-Verbot fordern, verbunden mit dieser Argumentation, dass ja der Verfassungsschutz sie auch beobachten würde. Und ja, das mit dem Hauptwiderspruch habe ich noch gar nicht so gesehen. Es kann sein, dass das so die Denke dahinter ist. Ist so ein bisschen der Übergang vielleicht zu dem, was du auch schon angedeutet hast, also dass man trennscharf sein sollte bei so allzu historischen Vergleichen. Ich meine, es wäre ja tatsächlich so, wenn wir die Situation hätten, wir würden uns irgendwie jetzt im Jahr 1932 bewegen und irgendwie die faschistische Machtergreifung mit KZs und allen Grausamkeiten, die man sich vorstellen kann, stünde unmittelbar bevor. Das würde ja tatsächlich die antifaschistische Praxis ja vor ganz andere Aufgaben stellen. Also dann ging es vielleicht tatsächlich um breitere Bündnisse. Aber wie erlebst du das in Diskussionen? Was setzt du dem argumentativ entgegen? Oder würde mich mal interessieren. Ich finde es manchmal schwer, da reinzukommen. Ja, das ist auch, es ist in der Tat auch nicht so leicht, weil wir kennen ja die Zukunft nicht. Also das ist ja das Problem, wir leben ja in der Gegenwart. Und deswegen kann man ja nicht genau sagen, was kommt. Und wir haben ja vorhin auch so ein bisschen, als wir über Faschismus schon gesprochen haben, ja auch darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel Veränderungen in den nächsten 1-2 Jahren, was beispielsweise die Kapitalseite angeht, wirklich nicht abschätzen können. Deswegen bin ich da schon auch vorsichtig, würde dir aber trotzdem im Kern zustimmen, dass die AfD, selbst wenn sie mitregieren würde, was sicherlich also ganz sicher, also eine aus einer linken Sicht ganz klare Verschlechterung der Lage wäre, dass das aber nicht unbedingt zwingend zu einer substanziellen, radikalen Veränderung von Gesellschaft und Staat führen muss. Warum mache ich das fest? Also wir haben ja in Deutschland das Glück, dass dieser Partei ja noch relativ jung ist. Und im europaweiten Vergleich gibt es ja schon viele Beispiele von Parteien, die es viel länger gibt und die auch teilweise schon an der Macht waren oder an der Macht sind. Und nun möchte ich jetzt wirklich keiner dieser rechten Regierungen, die es ja teilweise jetzt aktuell gibt, jetzt irgendwie bagatellisieren oder so. Ne? Also auch die italienische Regierung, das ist, also da laufen viele Sachen, die ich natürlich politisch ziemlich falsch finde, laufen dort ab. Und dennoch bewegt sich das noch auch in Polen, im weiteren Sinne im Rahmen von den bestehenden Institutionen. Und es gibt natürlich eine Rechtsverschiebung. Das ist, glaube ich, unstrittig europaweit und auch weltweit gesehen, dass es eine Rechtsverschiebung momentan gibt. Aber ich würde sagen, keinen kompletten Umsturz. Polen, finde ich, ist dafür ein gutes Beispiel. Also trotz auch einer wirklich, glaube ich, krassen Einflussnahme auf Justiz und auch eine Veränderung des Medienapparats in Polen, ist dort unter der PiS-Regierung quasi kein Faschismus ausgebrochen und sie konnte auch einfach wieder abgewählt werden. Jetzt hat bei der polnischen Präsidentschaftswahl, wissen wir ja, 50-50 ganz knapp, dann der PiS-nahe Kandidat dann gewonnen, aber trotzdem auf der regierungsparlamentarischen Ebene ist ja, sind ja dann diese konservativ-liberalen da gerade an der Spitze. Also es kann dann durchaus wieder abgewählt werden. Ungarn ist vielleicht von all diesen Fällen, die wir jetzt in Europa kennen, USA ist nochmal spezifisch, aber in Europa kennen, der Fall, wo diese rechte Regierung in den letzten Jahren, Jahrzehnten am stärksten wirklich einen Umbau des Staates vollziehen konnte. Ich würde aber sagen, dass das in Deutschland, und ich will das jetzt wirklich nicht kleinreden mit der AfD, aber dass das in Deutschland nicht so in der Weise funktionieren würde. Wir haben hier, glaube ich, gefestigtere Institutionen, kann man schon noch sagen. Ich glaube, wir haben auch eine viel stärkere auch zivilgesellschaftliche Basis, die dem etwas entgegensetzen würde. Weil man darf ja nicht vergessen, dass immer noch ein Großteil, eine absolute Mehrheit der Gesellschaft die AfD sehr schlecht findet. Also es ist keine normale Partei für einen Großteil in dieser Gesellschaft. Die haben natürlich diese 20-25%. Das ist auch in einem Maße, wie ich es auch lange nicht geglaubt habe. Ich habe auch immer gedacht, 20% ist sozusagen so eine magische Grenze, über die wird sie kaum kommen. Aber trotzdem stehen denen jetzt nicht unbedingt 75% krasse Gegner, aber sicherlich 50-60-70% gegenüber, die diese Partei sehr, sehr, sehr, sehr kritisch betrachten und als die schlimmste Partei von allen im Parteienspektrum und sowas erachten. Also das heißt, es gibt zivilgesellschaftlich auch nochmal, glaube ich, eine andere Perspektive darauf. Und dann ist ja auch Deutschland, so wie Ungarn auch, aber Deutschland auch nochmal anders, eingebunden weltweit und europaweit. Also insofern wäre eine AfD-Beteiligung an der Regierung, in welcher Form auch immer, klar, absolute Mehrheit, das wäre dramatisch, aber ich glaube, so weit sind wir wirklich noch lange noch nicht. Aber eine Tolerierung oder eine Beteiligung wäre, da würden wir morgen nicht in einem anderen Land aufwachen und auch nicht in einer ganz anderen Gesellschaft. Es würde sich zuspitzen, aber es wäre jetzt nicht ein Moment wie, keine Ahnung, Anfang 1933 oder sowas. Man muss ja sagen, dass jetzt auch dieses ganze, du hast jetzt gesagt, okay, Großteil der Gesellschaft ist gegen die AfD, aber muss schon, glaube ich, feststellen, dass das rechte Spektrum durchaus auch ein bisschen ausgeweitet wurde. Also für mich war immer so ein bisschen der Maßstab, du hast es gerade gesagt, 20% die Mitte-Studien, die sozusagen Einstellung, da war schon immer klar, okay, es gibt da eine Repräsentationslücke für die extreme Rechte, da ist die AfD jetzt rein. Sie hat das aber schon so ein bisschen ausgeweitet, ich glaube auch viel durch, du hast es ja gesagt, so Vorfeldarbeit, ich glaube auch viel durch so eine Hegemonie auch in den sozialen Netzwerken. Ich meine, wenn wir uns unsere Klickzahlen angucken, sind die ja lächerlich klein im Vergleich dazu, die von irgendwelchen rechten Influencern, von denen man noch nie was gehört hat, die dann plötzlich auf der Startseite von YouTube mit mehreren 100.000 Klicks irgendwie kommen. Also das hat die AfD gut geschafft. Und auch jetzt diese Einstufung durch den Verfassungsschutz und so hat ihre Mobilisierungsfähigkeit ja eigentlich kaum geschwächt. So. Was sagt das eigentlich über den Zustand der bürgerlichen Gesellschaft aus, also in der wir leben? Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz darin, vielleicht auch diese Auseinandersetzung, diese politische Auseinandersetzung mit der AfD zu entpolitisieren eigentlich und stattdessen irgendwie mit juristischen Kategorien daran zu gehen? Und Teil der Frage ist gleichzeitig, was sagt das auch vielleicht über einen Antifaschismus aus. Flo hat so ein bisschen gesagt, ein Antifaschismus, der sehr, sehr viel damit arbeitet, jetzt irgendwie zu skandalisieren und irgendwie historische Vergleiche zum Nationalsozialismus zu ziehen und sich jetzt sehr, sehr darauf zu beschränken, eigentlich nur so Anti-AfD zu sein. Jetzt ist schon ein bisschen aufgefallen, dass da unter der Schwelle so ein bisschen auch neue neonazistische Gruppierungen einfach nicht aufgefallen sind, dass jetzt plötzlich irgendwie Deutsche Jugend voran und so aufploppen. Das war irgendwie für ziemlich viele eine Überraschung. Und gleichzeitig, was sagt es über die Wirkung von so einem Antifaschismus aus? Also zwei Fragen wieder. Mhm. Zustand der bürgerlichen Gesellschaft und Zustand linksradikalen Antifaschismus in der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, also bürgerliche Gesellschaft, oder es gibt ja jetzt diesen Begriff, der ist ja so in den letzten Jahren so stark geworden, liberale Demokratie. Dieser Begriff der liberalen Demokratie wird ja auch zu Recht kritisiert. Gibt ja so eine schöne Arbeiten von dem, ich glaube, Politikwissenschaftler Philipp Mano heißt der, der das auch mal herausgearbeitet hat. Ja, früher gab es diesen Begriff gar nicht. Was heißt das überhaupt? Der auch eine kritische Perspektive auf diese so Verfassungsgericht und so weiter hat. Ganz interessante Auseinandersetzung. Und da so ein bisschen anknüpfend kann man, glaube ich, sagen, dass die bürgerliche Gesellschaft oder die liberale Demokratie in dem Maße, in dem sie gerade versucht, den Antifaschismus sozusagen staatlich, juristisch zu stärken, dass sie auf der ideologischen Seite zunehmend blank ist. Also die liberale Demokratie scheint, also der Lack ist ab, kann man glaube ich sagen, was diese liberale Demokratie angeht. Und das würde ich jetzt auch erstmal sozusagen nur nüchtern analytisch erstmal so feststellen. Insofern, dass offenbar die Versprechen dieser Gesellschaft, sowohl was so Meinungsfreiheit, Demokratie und so weiter angeht, aber auch was Wohlstandsversprechen angeht, dass diese Versprechen wohl die Leute zunehmend weniger glauben, was ja, glaube ich, auch aufgrund der Krisenzuspitzung der letzten Jahre offensichtlich ist, dass man dem ja auch weniger glauben kann. Aber es geht ja auch um eine längere Entwicklung. Also eine der prägendsten Ideologien auch dieser liberalen sogenannten liberalen Demokratie ist ja auch neben sowas wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Redefreiheit und so weiter, ist ja auch die Leistungsideologie. Also die Vorstellung davon, dass meine erbrachte Leistung auch zu einem gewünschten Erfolg führt. Also, dass ich es schaffen kann, in dieser Gesellschaft meinen Platz in der Gesellschaft eben selbst zu erkämpfen. Das ist ja ursprünglich auch sogar eine eher progressive Ideologie gewesen, auch wenn wir Linken immer die Leistungsideologie aus teilweise guten, teilweise nicht so guten Gründen kritisieren, ist es ja erstmal was Progressives gewesen, dass die eigene Leistung zählt und nicht meine Herkunft. Also jetzt nicht meine Adelsherkunft oder sowas oder meine soziale Herkunft oder auch meine Herkunft, dass ich in einem anderen Land geboren bin oder meine, dass ob ich Mann oder Frau bin, also sondern dass wirklich nur die Leistung zählt. Aber diese Ideologie, die in den letzten Jahren nochmal versucht wurde und auch teilweise erfolgreich gepusht werden konnte durch so etwas wie progressiven Neoliberalismus, also so eine Diversity-Kopplung mit Neoliberalismus, die scheint gerade sehr auf dem Rückzug zu sein. Das sieht man beispielsweise an Unternehmen. Also ich habe jetzt gerade vorhin im Manager-Magazin vor zwei Ausgaben oder sowas gelesen, die Angriffe auf so sogenannte woke CEOs und woke Unternehmen in den USA. Und da gab es so eine kleine Abbildung, das war glaube ich vom Business Insider so eine Erstellung, die haben die öffentlich zugänglichen Sitzungen von irgendwie wichtigen großen Kapitalunternehmen auf Begriffe, also auf Diversity-Begriff untersucht. Und da war richtig deutlich sichtbar, auch schon vor Trump, dass diese Begriffe alle gar nicht mehr jetzt gefallen. So 2022, 2023 wurden die noch so 5-mal, 6-mal, 7-mal häufiger in diesen öffentlichen Sitzungen genannt als heute. Also da sieht man jetzt rein auf einer sozusagen begrifflichen Ebene eine klare Verschiebung und so ein Ende vom progressiven Neoliberalismus. Und ich glaube, dass eben es keine jetzt neutral gefasst begrifflich Ideologie gibt, die gerade für das bestehende Establishment steht, hinter das sich eine weite Teile klassenübergreifend die Menschen vereinigen können. Also es ist ein ideologisches Problem. Dann haben wir aber gleichzeitig natürlich auch ein ökonomisches Problem. In Deutschland speziell, in Europa speziell, im Grunde im ganzen Kapitalismus. Der ganze Kapitalismus steckt ja in einer strukturellen Krise, aber eben in Deutschland ist das aufgrund von Exportorientierung, aufgrund des spezifischen Modells, was auch schon etwas mit günstigem Gas aus Russland zu tun hatte, natürlich in eine besondere Krise geraten, sodass die sozialen Verhältnisse hier, wir sehen es ja jeden Tag und wir merken es ja auch im Supermarkt und so weiter, sich sehr, sehr zuspitzen. So und es offenbar sowohl keine Establishment-Kraft gibt, die integrieren könnte und auch keine starke linke Kraft, die integrieren könnte. So, deswegen ist das ist es irgendwo logisch, dass das Bestehende auf diesen juristisch-formalen Weg gerade abzielt, das Bestehende zu deckeln. So, der Antifaschismus, der, also auch der linke Antifaschismus, der sich da zu nah dran koppelt, der läuft mal aus meiner Sicht große Gefahr, sich selbst komplett überflüssig zu machen. Weil das passiert ja gerade. Also, dass der Verfassungsschutz sich da einstuft, dass auch CDU-Mitglieder das AfD-Verbot und so weiter fordern. Und ich finde, also wenn ich jetzt linken Aktivistinnen und Aktivisten, ich bin ja nicht organisiert, ich beobachte ja nur ganz neutral, also nicht neutral, keiner ist neutral, aber ich beobachte ja journalistisch und analysiere, aber bin nicht organisiert. Aber wenn ich jetzt einen Ratschlag geben dürfte an Linke, sollte man sich da eben nicht mit Gemeinden machen, sollte vielleicht auch nicht unbedingt jetzt das zum Hauptkampf machen, gegen das AfD-Verbot oder für, also gegen ein AfD-Verbotsverfahren zu sein. Man kann es vielleicht zur Kenntnis nehmen oder nicht zur Kenntnis nehmen, gut finden, nicht so gut finden, aber es sollte auf jeden Fall nicht im Kern einer linken Agenda sein, jetzt das AfD-Verbot voranzutreiben, weil das hängt viel mit diesen Gründen zusammen, die ich vorhin genannt habe, was den Verfassungsschutz angeht, aber auch darüber hinaus. Also AfD-Verbot ist ja auch erstmal was Unabhängiges vom Verfassungsschutz. Eigentlich gibt es da gar keinen Automatismus. Das prüft das Bundesverfassungsgericht und nicht der Verfassungsschutz, ob etwas verboten wird oder nicht verboten wird. Aber das zeigt auch die Geschichte, Verbot SRP in den 50ern und KPD in den 50ern. Ein Verbot der AfD wird es nicht umsonst geben, auch nicht umsonst für Linke. Das heißt nicht, dass jetzt die Linkspartei verboten wird, das sicher nicht. Aber keine Ahnung, dass vielleicht das Antifa-Logo oder sowas verboten wird, die Rote Hilfe oder sonst was. Gibt ja viele Möglichkeiten, wo man ja auch ein Verbotsverfahren, man braucht ja gar kein Verbotsverfahren, kann man ja einfach so verbieten. Ist ja keine Partei, Antifa oder Rote Hilfe. Wäre ja viel schneller zu verbieten. Aber nicht nur jetzt auf so einer ganz stumpfen Ebene, das eine wird verboten, das andere wird verboten, kostet das vielleicht einen Preis, sondern ich glaube auch, dass ein erfolgreiches Verbotsverfahren, was sehr, also ich bin kein Jurist, aber ist es wohl nicht ausgemachte Sache, das kann man glaube ich sagen, dass sie wirklich verboten werden würde. Aber dass selbst wenn es dazu käme, zu einem erfolgreichen Verbotsverfahren, dass auch dieser Staat sich ändert. Also wir haben dann wirklich einen Staat, der zum ersten Mal so richtig stark seit Jahrzehnten wieder wehrhafte Demokratie erprobt und durchgeführt hat. Das macht auch etwas mit diesem System, also mit diesem auch Parteiensystem, auch mit diesem Staatssystem, auch mit dieser Demokratie und würde tatsächlich in eine Richtung gehen, ich würde jetzt nicht sagen sozusagen Diktatur oder sowas, das ist ja so ein rechtes Narrativ, was da gerade so bedient wird, aber sicherlich schon auch mit einer Einschränkung von politischen Möglichkeiten und politischen Handlungsspielraum. Und das ist etwas, was, glaube ich, Linke nicht befürworten sollten. Dann jetzt sozusagen die abschließende Frage, wenn du organisiert wärst, was für einen Antifaschismus bräuchten wir denn dann gegen jetzt zum Beispiel die AfD, beziehungsweise wie lässt sich verhindern, dass sich antifaschistische Praxis letztlich irgendwie so auf Skandalisierung und Verbotsformeln reduziert? Oder nochmal anders gefragt, Podcast-Kommunistenkneipe, wie kann vielleicht auch eine klassenorientierte Gegenstrategie aussehen, die nicht der Illusion staatlicher Neutralität erliegt, sondern die sozialen Bedingungen der rechten gegenwärtigen Hegemonie auch angreift? Ja, das ist tatsächlich nur ein, also das sage ich jetzt wirklich mit voller Ernsthaftigkeit im Blick von außen, weil ich schon auch es nicht ganz sinnlos finde, dass sich auch Leute auf eine Analyse fokussieren und auch einen Blick von außen haben. Weil nur ein Blick von innen führt, glaube ich, nicht unbedingt dazu, dass man immer genau das Richtige tut oder dass man, also es führt ja auch dazu, dass man vielleicht dann an der richtigen Stelle vielleicht kritisiert werden kann, kritisiert wird. Deswegen, mein Blick von außen wäre dann der Ratschlag, dass man einen Antifaschismus stärker macht, der tatsächlich eine Klassenorientierung hat und eine langfristige Perspektive hat. Also der zum Ausgangspunkt nicht die Bekämpfung unbedingt einer Partei oder so etwas hat. Sicherlich sind das auch Elemente, die da mit reinspielen, aber indem es nicht nur um einen punktuellen, kurzfristigen Abwehrkampf geht, sondern darum, im Grunde dem Faschismus oder dem Rechtsradikalismus, wie wir es auch nennen wollen, dem den Boden zu entziehen. Das heißt, die sozialen Ursachen, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel die AfD stark geworden ist, dass ihre Vorfeldstrukturen so stark geworden sind, dass man diese Ursachen angeht. Die Ursachen, die einen aus einer linken Sicht auch direkt betreffen. Krise der konservativen Kapitalfraktion, Krise ist jetzt nicht der wesentliche Punkt für Linke, aber schon so etwas, was ich vorhin so umschrieben habe, mit Krise der Arbeit, Krise des Sozialen, im Grunde eben so eine Krisenerscheinung, die Massen auch betreffen, dass man eben diese Krisenphänomene zum Ausgangspunkt auch des eigenen Handels nimmt und ich finde in diesem Zusammenhang eben schon eine Klassenorientierung in dem Sinne in Fokus stellt, dass man jetzt nicht nur sagt, ja, höhere Mieten oder sowas oder antifaschistische Wirtschaftspolitik, alles Konzepte, die ich sinnvoll finde irgendwie am Ende. Aber es geht nicht nur darum, sondern ich finde, es geht auch darum, Klasse überhaupt wieder zum zentralen Orientierungspunkt von dem Denken der einzelnen Personen, aber auch einzelnen Gruppen zu machen. Das heißt also stumpf gesagt, Klassenbewusstsein zu stärken und zu schärfen. Das heißt nicht nur, dass man irgendwie jetzt sich als Arbeiterin, Arbeiter oder sowas begreift, sondern dass man die sozialen und gesellschaftlichen und politischen Konflikte, die es ja zuhauf in dieser Gesellschaft gibt, eben vor allem als Klassenkonflikte begreift und nicht als Konflikte zum Beispiel zwischen innen und außen. Das ist ja eine ganz klare Position der AfD, eine ganz klare Fokus auf eine Ethnisierung der sozialen Frage, indem sie sagen, Höcke, die neue deutsche soziale Frage ist nicht mehr die zwischen oben und unten, sondern die zwischen innen und außen. Und genau das Gegenteil sozusagen muss im Zentrum von einer linken, von einem linken tatsächlichen sozialen Antifaschismus sein, nämlich die Klassenfrage zu politisieren und nicht jetzt irgendwie andere Fragen zu politisieren, die in letzter Instanz rechte Fragen sind. Also es hieße eine langfristige Perspektive, Klassenorientierung, auch Klassenpolitik auf so einer sehr grundsätzlichen Ebene zu betreiben, also die Rechten mögen vielleicht auch sagen, auf einer metapolitischen Ebene zu betreiben und eben nicht nur diesen Abwehrkampf zu führen. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, dass es ja doch jetzt Anfang des Jahres und auch Anfang vergangenen Jahres diese ganzen Demos gab gegen hier die AfD und so weiter und auch teilweise gegen die CDU, da ging es ja in letzter Konsequenz, waren auch die meisten Aufrufe entsprechend formuliert, um die Bewahrung der Demokratie, um das Schützen der Demokratie. Wir wollen die Demokratie retten. Wir wollen sie dies und jenes mit dieser Demokratie machen. Ich würde sagen, es geht ja aus der linken Sicht nicht nur um eine Verteidigung der Demokratie, sondern es geht ja also im besten Sinne um eine Intensivierung, Vertiefung von Demokratie. Also es geht darum, Demokratisierung von Staat voranzubringen. Und ich glaube, gerade sind wir eher bei der Tendenz, dass Demokratie, dass eine Demokratisierung eher zurückgefahren wird, auch von staatlicher Seite, übrigens nicht von der AfD, sondern von der jetzigen Regierung, im Grunde auch schon von der letzten Regierung, auch wenn wir an Repressionen gegenüber Palästina-Solidarität oder so weiter und so weiter schon zum Beispiel denken, haben wir ja schon eine Tendenz in Richtung noch keinem autoritären Kapitalismus, aber zumindest autoritärer, als es vor 5 Jahren war. Und dem entgegenzuwirken, also eine Demokratisierung des Staates wieder zu erkämpfen, auch eine Demokratisierung der Gesellschaft, also wo auch der Einzelne wieder beteiligt ist an Prozessen, das halte ich schon für etwas Linkes grundsätzlich, das sollte ein weiteres Ziel sein und letztlich natürlich auch Demokratisierung der Wirtschaft. Also diese Demokratie, in der wir leben, hat ja im Wesentlichen, geht es ja um Parteiendemokratie, Parlamentarismus und es wird gewählt und so weiter. Aber es wird ja sehr wenig, es gibt ja sehr wenig Möglichkeiten mitzuentscheiden, auch kollektiv, gesellschaftlich mitzuentscheiden, was in welcher Weise wie produziert wird. Und das sind ja doch wesentliche Fragen, auch wenn wir an so etwas wie Klimakatastrophe und so weiter denken. Die Frage, wollen wir jetzt weiter Kleinwagen produzieren, sollen als Panzer produziert werden oder soll man da vielleicht öffentliche Verkehrsmittel vielleicht produzieren? Das sollten ja Fragen sein, die viel stärker auch demokratisiert sind. Also insofern, um es so auf eine Parole zu bringen, es geht nicht um eine Verteidigung der Demokratie aus der linken Perspektive, sondern es geht um eine Intensivierung der Demokratie. Ja, vielen Dank für diese Parole und auch vielen Dank für deinen Besuch in der Kommunistenkneipe. Und komm gerne mal wieder. Ich habe das Gefühl, es gäbe noch viel zu besprechen. Bestimmt. Vielen Dank auch für eure Arbeit. Flo, Fabian, bis bald. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.